deine Liebe. Danke, Vater, Herr, dass wir in deinem Vaterherz uns aufhalten dürfen. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr, für Ströme deiner Liebe. Danke, Herr, dass wir uns in den Strömen deiner Liebe befinden. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Lass dich tiefer einnehmen in diesen Strom der Liebe, Herr. Danke, Herr. Ja, lass dich tiefer fallen. Lass dich tiefer fallen. Bei Gott geht es immer tiefer. Lass dich tiefer reinfallen in den Strom seiner Liebe. Er will dich wirklich ganz nah in seinem Herz spüren. Oh, ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Neue Wellen gehen wirklich aus von diesem Strom. Neue Wellen. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke. Danke, danke, Herr. Danke, Herr. Ich bin so froh, dass dieser Strom nie abgestanden ist, sondern dass dieser Strom immer frisch ist. Dieser Strom bringt immer was Neues. Dieser Strom, weißt du, in diesem Strom, so nah wie wirklich Gott kommen und so nah er auch uns mit seiner Liebe begegnen möchte. Gleichzeitig ist da wirklich auch so was Britzelndes drin, ja, was uns aktiviert. Was uns aktiviert, weil wir werden reingenommen in seine Liebe. Wir werden reingenommen einfach an sein Herz. In diesen Frieden auch, in diese Liebe, in diese Ruhe. Aber gleichzeitig möchte er uns aktivieren in diesem Strom. Er möchte uns wirklich anschieben. Er möchte uns füllen. Er möchte uns, ja, ganz neu herausfordern an manchen Punkten. Ja? Er bringt auch wirklich unsere Seele an Punkte, wo die Seele einfach an die Grenze kommt und wo wir wirklich loslassen müssen von uns selber und ihm vertrauen müssen. Oh, danke, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir dir vertrauen können. Ich danke dir, Herr, dass du nur gut bist. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich hatte einfach dieses Bild, dass auch dieser Strom ist wie so ein Ultraschallbad. Ja, kennst du diese Ultraschallbäder? Die sind da, um Dinge zu reinigen. Ja? Und auch wir können uns wirklich reinfallen lassen in diesen Strom und Gott wirklich bitten, all das von uns zu lösen, all das von uns wegzunehmen, was uns angehaftet ist oder angehaftet wurde vom Teufel, was der Teufel versucht hat zu tun, ja? Oder wie wir geprägt wurden. Er möchte es wirklich lösen, ja? Also begib dich wirklich jetzt in dieses göttliche Ultraschallbad und sag wirklich Gott, Herr, ich löse mich einfach von all dem, was mir anhaftet, was nicht göttlich ist. Oh, danke, Herr, dass du uns reinigst von allem. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, danke, danke, danke, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr. Jeden Einzelnen berührst hier in diesem Raum und jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du wirklich Herzen berührst, Herzen veränderst, Herzen verwandelst, Herr. Danke, Herr, dass sich unser Herzschlag ausrichtet an deinem Herzschlag. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr. Dann hatte ich noch konkret einfach einen Eindruck. Ich habe gesehen, wie einfach so ein Metall, also schon irgendwie stabiles Metall, wo einfach richtig verbeult war. Ja, das war richtig irgendwie so eine richtig, richtig tiefe Macke einfach reingeschlagen. Und ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, wie wenn das ist, irgendwas Materielles, also irgendwie vielleicht hast du eine Delle irgendwie am Auto, hat dir jemand eine Delle reingefahren oder vielleicht da irgendwas am Haus, was beschädigt wurde oder irgendwas in deinem Besitz. Und ich habe einfach den Eindruck, dass Gott das wiederherstellen möchte oder dir einfach was Neues dafür geben möchte. betrifft es einfach jemand von euch, wo in letzter Zeit irgendwas beschädigt wurde, einfach eine Macke reingeschlagen wurde, wo du einfach dachtest, oh wei, keine Ahnung, wie das, also dir war klar, du kriegst dich selber in den Griff, kannst dich selber irgendwie das beheben und du brauchst da einfach eine Lösung dafür, betrifft es jemanden. Was ist bei dir? Möchtest sagen, was bei dir ist? Mein Sohn und meine Schwiegertochter aus der Garage gefahren, gegen den Nachbar gedonnert. Okay, ja. Ich habe zugeschaut. Okay. Okay, also dann. Kratzer. Aber der hat sich fast nicht zum Reparieren. Aber ich proklamiere jetzt, dass dieser Kratzer und diese Beule wieder rausgehen. Ja, das setzen wir frei. In Jesu Namen setzen wir das frei, Herr. Ja, danke, Herr. Der Schaden wirklich eliminiert, wiederhergestellt oder dass er irgendwie ersetzt wird. Amen. Amen. Amen. Ja. Ah. Metallteil im Kopf wegen Gehör. Und ich habe heute auf dem Weg hier intensiv gebetet. Erstens mal, dass er ihr Gehör wieder zurückkriegt und dass Metallauflösung stattfindet. Ich weiß nicht, ob das damit was. Okay. Ja, ja, setz mal frei. Also du weißt jetzt aber nichts von ihr, dass da irgendwas war. Okay, ja. Aber trotzdem setz mal das frei für deine Schwester. Ja, ich danke dir, Herr. Wir setzen wirklich frei, dass in ihrer Schwester einfach was da rein implementiert wurde für ihr Gehör, dass es völlig wiederhergestellt wird, Herr. Danke, Herr, dass sich das Metall auflöst und dass ihr Gehör völlig wiederhergestellt wird, Herr. Alles was damit verbunden ist in die Schöpfungsordnung Gottes, setzen wir frei jetzt in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Gut. Hatte von euch noch jemand einen Eindruck? Oder einfach was, wo ihr denkt, das will Gott durch euch jetzt weitergeben, was für uns alle irgendwie wichtig ist, dann kommt gern zu mir, gebt's weiter. Also ich habe oder sehe die ganze Zeit, wie so ein kleiner Tornado hier im Raum hin und her wandert und uns einfach so reinnimmt in seine Liebe. Und dann war mir so, als wenn ich Jesus sehe, dass er zu jedem Einzelnen hingeht in Begleitung von zwei Engeln. Die haben ein silbernes Gefäß und er gießt über jeden Salbung aus. Und er tut wie so ein Markierungsedelstein auf die Stirn. Wie so ein Diamant, jedem auf die Stirn, in die Stirn einpflanzen, hat er euch, glaube ich, gemacht. Und, oder erneuert als Zeichen der Erwählung seiner Liebe, Markierung durch den Heiligen Geist, dass wir seine Kinder sind und dass wir vorbereitet werden für die Errettung. Ja, ja, Amen, danke. Danke, Herr. Ja, wir sind erwählt. Danke, Herr. Sonst noch jemand einen Eindruck? Also als gesungen wurde schon Herr der Herren, da habe ich so die Kraft gespürt und ich empfand so, dass wenn wir auch Gott so, wenn wir unseren Stand als Herrn unter dem Herrn einnehmen, dann kann Gott noch mehr seine Kraft auch durch uns noch mehr fließen lassen, was er gerne möchte. Und dann habe ich noch so gehabt, so, genau, er meinte so, go deeper, also go deeper inside of me, also wir sollen noch, habe ich das Gefühl, er fordert uns auf, so noch tiefer in ihn hineinzugehen. Und das ist ja auch der Fluss, ja, also wenn wir noch tiefer hineingehen. Und dann hatte ich noch so, die Spielchen sind vorbei, also diese Haltung, ja, mal testen, was so passiert, ist ja spannend, weil er ist wirklich der Herr. Und alles ist auf ihn ausgerichtet. Und dann hatte ich noch so ein Wort, immer deeper und dann TV und dann dachte ich, und dann habe ich mal so nachgeguckt, dieses das kommt von Tele, das ist so, deutet fern, weit. Und dieses Vision, ne, ist halt so sehen, ansehen, begegnen. Und dann habe ich so empfunden, wie auch so beim Fernseher, so Dinge, die weit weg sind, auch aus anderen Ländern, auf einmal uns direkt in unserem Wohnzimmer direkt nahegebracht wird. So habe ich empfunden, wie wenn Gott möchte, auch von ihm Aspekte, die uns vielleicht noch ein bisschen weiter weg erscheinen, aber er möchte sie uns noch näher vor Augen führen. Ja? Er möchte uns noch viel mehr ja, uns begegnen, auch mit neuen Aspekten, mit neuen Dingen von ihm. Und dieses Deeper, und ich glaube, auch da fordert er uns auf, noch tiefer hineinzugehen, noch mehr von ihm erfahren zu wollen. Ja, Amen. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns wirklich noch tiefer in dich hineinführen möchtest, ja, und dich auch noch tiefer uns begegnen möchtest als Herr, der du ja bist, Herr. Und ich setze das jetzt frei, Herr. Tiefe Offenbarungen, tiefe Ruf der Tiefe zu. Danke für diesen Ruf aus der Tiefe deines Herzens zu unseren Herzen. Danke für diesen Ruf. Danke für diesen Ruf. Öffne deine Ohren für diesen Ruf. Ich rufe geöffnete Ohren für diesen Ruf frei. Geöffnete Ohren, Herr. Danke, dass dein Ruf durchdringen kann. Danke, dass dein Ruf uns total durchdringen kann. Wir sagen ja, Herr, zu dir. Ja, zu deinem Ruf. Ja, zu dir. Führe du uns vor Augen, wie du wirklich bist. Wie wir dich noch nie gesehen haben. Wie wir dich noch nie erfahren haben. Wir wollen dich kennenlernen wie nie zuvor. Danke, Herr. Wir wollen nur dich kennenlernen. Wir sind verdorben für alles andere. Wir leben nur für dich. Komm und offenbare du uns dich. Komm und offenbare dich mehr. Mehr wie noch nie. Wie noch nie. Offenbare dich uns wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Amen. Danke. Danke. Amen. Amen. Danke, Herr. Ja. Immer tiefer. Sonst noch jemand was? Gut, dann gehen wir weiter. Bekommt ihr das Wort, ja, von unserer lieben Sabrina. Ja, Halleluja. Ja, ich möchte gerne mit einer kleinen Geschichte anfangen. Und zwar, ich war vor 2 Wochen auf einem Konzert bei mir zu Hause in Bayern. Es war total schön und ich habe mich total darauf gefreut. Hm? Blasmusik, ja. Nein, es war kein Schlager, aber es war tatsächlich eine Blasmusik-nahe Band. Mit Tuba und Posaune und Trompete und Schlagzeug. Und die machen halt so bayerisch poppige Musik. Okay, war schön. Okay, auf jeden Fall, ich habe mich sehr darauf gefreut. Mein Bruder hatte Geburtstag und ich habe es ihm zum Geburtstag geschenkt. Und wir sind dahin gefahren und hatten einen wirklich schönen Abend. Und es war jetzt keine christliche Band, aber es war jetzt auch keine dämonische Band oder irgendwas. Es war einfach eine nette Band. So. Und am nächsten Tag habe ich es jemandem erzählt. Und dann fragt mich die Person, ja, und was hat der Pastor dazu gesagt? Und ich so, was? keine Ahnung. Ich habe mich die Frage nicht gestellt. Aber ich glaube, es ist ihm wurscht. Aber dann kam bei mir, aber was hat Gott dazu gesagt? Und dachte immer, oh ja, vielleicht hätte ich ihn vorher fragen sollen und vielleicht fand er das jetzt gar nicht so cool und so. Aber dann kam irgendwie so in meinem Herzen, dass mein Papa im Himmel sich einfach so gefreut hat, dass ich mit meinem Bruder, den ich jetzt nicht so oft sehe und den ich wirklich gern habe, dass ich mit ihm einen schönen Abend verbringe, dass wir wirklich Gemeinschaft haben, dass wir uns so gut verstehen, dass unsere Beziehung so gut ist, dass wir Spaß hatten, dass es einfach, es war ein perfekter Abend einfach. Und er hatte mir einfach sein Herz gezeigt. Und ich glaube, ja, dass wir manchmal haben wir in unserem Herzen noch so ein bisschen Angst irgendwie so vor Gott. Irgendwie, weil wir vielleicht irgendwie Vaterfiguren hatten, die vielleicht jetzt nicht so perfekt waren wie unser himmlischer Vater. Und ich will euch einfach das sagen, dass unser Papa im Himmel ist einfach nur gut. Halleluja. Unser Papa im Himmel ist einfach nur Liebe. Der wartet nicht irgendwie so mit verschränkten Füßen an der Ecke und guckt so und sagt, aha, was hat's jetzt heute schon wieder falsch gemacht? Ich bin gespannt, was das heute schon wieder Schlechtes wird. Nein, der guckt und freut sich einfach. Ich meine, wie ist denn ein Papa? Ich meine, wir haben ja hier auch gute Papas da. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Christoph zu seinen Kindern immer so guckt und immer wartet, dass sie was falsch machen und so. Oh ja, ich hab's doch gleich gewusst, dass sie es nicht richtig machen oder so. Machst du nicht, gell? Nein, das glaube ich auch nicht. So ein Papa bist du nicht. Ja, eben genau. Eben, der Papa macht Witze. Der Papa ist einfach, und wenn irdische Papa schon so gut sein können, wie gut ist unser himmlischer Papa, der wirklich nur Liebe ist. Der nur Liebe ist, der seinen eigenen Sohn gegeben hat, damit wir frei sein können. Wie gut ist unser Papa? Und ich glaube einfach, dass heute auch Menschen da sind, wo in diesem Herzen immer noch diese Angst haben vor Papa Gott, die einfach immer so ein bisschen zurückhaltend sind, auch jetzt mit diesem Fluss, die sich da irgendwie gar nicht so richtig reintrauen, weil sie immer denken, irgendwas ist schief bei mir, irgendwas ist falsch und ich mache das nicht richtig und der Papa, der guckt irgendwie böse und so. Und ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist heute wirklich diese Herzen freisetzen möchte. Der möchte wirklich diese Gefängnisse, wo diese Herzen in diesen Gefängnissen sind aus Angst, möchte er wirklich freisetzen. Und ich will da einfach fragen, hat dieses Problem jemand, dass er wirklich sagt, ich traue mich gar nicht wirklich so rein in diesen Strom, weil ich wirklich einfach Angst habe, weil ich nicht wirklich weiß, ob der Papa gut ist. Und ich will da einfach gerne jetzt für dich beten, dass wirklich der Heilige Geist dich jetzt frei macht. Ich weiß nicht, ihr dürft gern, ja, also wer dieses Problem hat, der darf gern vorkommen. Und ich möchte dann einfach gern für dich beten, dass wirklich der Heilige Geist dich da frei macht, dass du voller Freude, wie so ein Kind, wirklich ohne irgendwelche Vorurteile oder irgendwelche Ängste wirklich zu Gott kommen können und auch in diesen Fluss, der jetzt wirklich da ist, der in diesen Fluss wirklich reingehen kann. Und ja, ich möchte dich wirklich einfach einladen und ich glaube, dass der Heilige Geist wirklich in ein Riesenwerk vorbereitet hat. Ich bin da wirklich, ja, Halleluja, ja, Halleluja. Halleluja, danke Jesus, danke Herr. Ja, ich breche jetzt wirklich alle Lügen in deinem Leben in Jesu mächtigen Namen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirklich sie berührst und dass alle Lügen jetzt aus ihrem Herzen gehen und dass jetzt wirklich Freiheit kommt, Freiheit der Liebe des Vaters zu begegnen, Herr. Danke, Jesus, für deine urtransformierende Kraft in ihrem Leben, Herr. Danke, Jesus, danke, Herr, dass du meine Schwester wirklich mächtig berührst und dass sie jetzt frei wird in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus, für komplette Freiheit. Danke, dass sie den Vater sehen kann, wie er wirklich ist, Herr. Und ich breche auch jede Lüge über Vater in ihrem Leben, Herr. Danke, Jesus, da, wo sie vielleicht keinen perfekten Vater hatte, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du alles aus ihrem Herzen nimmst, was sie davon abhalten möchte, wirklich zu ihrem liebenden Papa in den Himmel zu kommen. Danke, Herr, dass jetzt Freiheit kommt, dass Freiheit kommt, Herr, in Jesu mächtigen Namen. Halleluja. Oh, danke, Jesus, für deine wunderbare Tochter, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt wirklich ihr Herz heilst. Danke, Herr, dass Freiheit jetzt kommt in ihr Herz. Danke, Herr, dass sie wirklich ihrem Vater begegnen kann, Herr. Danke, Jesus, dass jetzt alles abfällt, was ihr Herz noch hier, dass ihr Herz noch so hart macht. Oh, danke, Herr, dass jetzt alles abblättert aus ihrem Herzen, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du es jetzt einweichst, Herr. Oh, danke, Herr, für komplette Freiheit, Herr. Halleluja, Halleluja, danke, Jesus. Oh, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, Halleluja. Ja, Amen, Amen. Amen. Es ist wichtig, dass du in dem Strom bleibst, also dass du da drin stehen bleibst, dich da auch reinstellst. Und Pastor Georg hat es ja immer wieder erwähnt, wir müssen uns da auch drunter stellen. Das ist so der Schlüssel, dass du dich drunter stellst. Ich habe jetzt, irgendwie bin ich drauf gestoßen, hat mich mal interessiert, so ein bisschen von den Römern oder in der Antike diese Aquädukte, die sie da hatten. Gibt's ja, heute sieht man ja noch die Überreste zum Teil, wie das so funktioniert hat. Und der Trick bei denen war halt eigentlich, dass die immer von der Quelle, wo das Wasser halt herkam, dazu, wo es hinkommt, dass die eine geringe Steigung hatten. Also da war immer so eine Senke, dass das Wasser halt fließen konnte. Und das ist natürlich wichtig, weil sonst fließt das Wasser nicht. Und die haben das halt zum Teil hunderte Kilometer konnten die das Wasser transportieren, einfach nur, weil sie da eine kleine Steigung war, nicht viel, glaube nur so weniger als 1% oder so. Und das Wasser ist dann bis in die, glaube hunderte Kilometer bis nach Rom reingeflossen. Und gefällt. Ja, es muss ja fallen, es geht ja nach unten. Ja, ist ja. Auf jeden Fall muss das Wasser muss nach unten sinken. Weißt du, es muss da muss eine Steigung sein im Sinne von, dass es runterfließen kann. Ne? Und Jetzt bin ich ein bisschen draußen. Was dann interessant war, dann war, weißt du, das haben die ja nicht immer hinbekommen, weißt du, es geht ja nicht überall, dass es runterfließen kann. Manchmal, wo sie es dann, wenn sie es in der Stadt hatten, wenn sie es weiterfließen lassen, da musstest du dann halt Druck aufwenden, da musst du irgendwelche Druckpumpen, weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Aber weißt du, das ist so der Unterschied, wenn du dich nicht drunter stellst, wenn du es nicht in dich reinfließen lassen kannst, dann musst du Druck aufbringen, weißt du, dann wird es schwierig. Und deswegen, weißt du, wie Gott, dass wir uns drunter stellen, dass wir uns einfach drunter stellen, weißt du, du nimmst ja auch nicht, wenn du jetzt ans Duschen denkst, weißt du, du tust dir auch nicht auf den Boden hin und lässt das so hochspritzen, sondern das wird auch nicht so erfolgreich ausgehen, sondern du hängst die über dich drüber, damit alles nass wird, weißt du? Und deswegen, weißt du, du musst dich einfach drunter stellen. Es ist so simpel, aber wir verkopfen uns da manchmal, denken, ja, ich muss ja noch selber irgendwas mit reinbringen oder ich muss irgendwie... Ja, da muss ja schon noch was machen, was ich dazu beitrage. Weißt du, ich denke mir, oder oft geht es mir so, dass ich denke, ja, okay, wenn ich mich einfach dem hingebe und einfach seinen Strom machen lasse, ja, was ist dann mit mir? Dann bin ich ja gar nicht mehr dabei. Aber Gott will mit dir das zusammen machen. Er nimmt dich damit rein. Es ist nicht so, dass er sagt, okay, ich übernehme dich jetzt voll und du bist dann wie so ein Roboter und bewegst dich nur noch und machst, was der will, sondern er arbeitet mit dir zusammen. Du siehst es im Wort Gottes immer wieder. Du siehst es bei den Propheten, bei den Aposteln. Du siehst immer wieder, dass Gott mit ihnen zusammengearbeitet hat. Er hat nicht gesagt, so, jetzt mach das, das, das, sondern die haben auch mit ihm ein bisschen... Ja, auch mit ihm geredet auch, weißt du, du hast es ja auch zum Beispiel bei Abraham und Mose, dass sie sogar ein bisschen mit ihm diskutiert haben und gesagt haben, ja, bei Abraham war es ja mit Sodom und Gomorra, wo er runter verhandelt hat, ob es nicht vielleicht doch geht, dass es nicht ausrottet. Aber weißt du, Gott will dich mit einbringen. Es ist nicht so, dass du dann außen vor bist und er dich nur so als Spielfigur benutzt. Nein, Gott will dich frei machen. Gott will dich benutzen, aber dafür musst du dich unter ihn stellen, weil sonst bist du nicht frei, sonst kannst du nicht in diese Freiheit gehen. Und ich habe dann vorhin auch so dran gedacht, man hat sehr oft so, dass man, oder gibt dir dieses Sprichwort so, wenn man, ja, es braucht Druck, Diamanten werden in Druck geformt oder so, sagt man so, ja. Und das stimmt ja auch, aber es gibt ja auch, es gibt es auch so, dass wenn du in den Fluss guckst, wenn du in so einen Strom guckst, da sind dann zum Teil, wenn du einen Stein jetzt nimmst, der sehr kantig oder all das ist und du tust den da rein und wenn der jetzt nicht weggeschwemmt wird, sondern an der Stelle bleibt oder so, dann kommst du ein bisschen später wieder, ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, aber irgendwann ist der schön glatt und abgerundet, weil das Wasser halt, der Strom konsistent einfach diese ganzen Unebenheiten abgerieben hat. Und so ist es mit uns auch, weißt du, es ist nicht immer so, dass wir drücken, drücken, drücken, dass wir zum Diamanten werden, den Gott aus uns hervorbringen will. Manchmal ist es einfach nur, wir setzen uns dem Strom aus und es fühlt sich vielleicht nach nicht viel an, weißt du, wenn du ins Wasser gehst, es fühlt sich jetzt nicht so, also wenn jetzt keine extreme Strömung da ist, dann fühlt sich das jetzt nicht nach so viel an. Aber du merkst sogar bei Steinen, mit der Zeit bewirkt das, was da trägt es. All das, was uneben ist, alles, was nicht so passt, trägt es mit der Zeit ab. Und wenn du mal ein bisschen im Freibad gewesen bist oder länger im Wasser warst, merkst du auch, okay, irgendwann deine Haut, da ändert sich auch irgendwas. Da wird es auch irgendwie eingeweicht und ja, sehen deine Finger auch anders aus und so. Also, weißt du, es wirkt, aber es wirkt vielleicht nicht so schnell, wie du denkst. Ich meine, wenn ich jetzt den Stein nehme, reinwerfe und komme nach 5 Minuten wieder, der sieht noch fast gleich aus. Aber wenn du es einwirken lässt, dann kommt die Veränderung. Und es gibt Dinge, weißt du, wo vielleicht mal deine Seele durchgeht und wo es sich anfühlt wie der Diamant, der irgendwie gepresst wird. Aber oft ist es einfach, hey, du setzt dich dem aus, du setzt dich weiter dem aus, kommst raus und merkst vielleicht noch nicht, dass irgendwas sich geändert hat, aber du setzt dich dem weiter aus und mit der Zeit ändert sich's. Mit der Zeit merkst du, hey, guck mal, das ist ja nicht mehr da, das ist abgefallen. Und auch wenn du jetzt, wenn wir die Ausgießung haben, weißt du, wenn du da reingehst und dann denkst du drin, also hier ging es jetzt manchmal so, denke ich, ja, war stark mit dem Strom, aber nach ein paar Tagen denkst du wieder, okay. Aber vielleicht merkst du nicht so direkt die Veränderung, aber irgendwann merkst du merkst schon, dass sich was getan hat. Und mit der Zeit, weißt du, wird es wirklich so, dass das wirkt. Weißt du, es ist vielleicht ist es bei dir auch nicht lang, vielleicht geht es schnell, aber weißt du, hab da die Geduld, die es braucht, oder hab da auch das Vertrauen, das es braucht, dass Gott das wirklich tun wird, dass der Strom wirklich an dir arbeitet, dass es sein Werk vollbringt. Ich habe in Bezug auf Strom hatte ich auch, sagte Jesus, wer an mich glaubt, wie das Wort sagt, also ich glaube so in etwa sagt er, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist eine interessante Formulierung, er sagt so, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt oder wie das Wort sagt. Und dann habe ich irgendwie, ich bin dann gleich gekommen zu Hebräer 11, Vers 6, wo es heißt, ja, wo das eigentlich definiert wird, wie wir glauben. Wo es heißt, wer um Gott wohlgefallen will, muss Gott glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Weißt du, das ist, wie du glauben musst. Du musst glauben, dass er ist und dass er dich belohnen wird. Das ist Glauben gemäß der Schrift. Du glaubst, Gott ist da, Gott ist für mich, Gott ist verfügbar, er ist nicht irgendwo weit entfernt und wir kommen nicht zu ihm hin, sondern er ist da und er will mich belohnen. Weißt du, du hast es gehört bei Sabrina, Gott meint es gut mit uns, er will uns belohnen. Weißt du, der sitzt nicht im Himmel und sagt, wie kann ich sie jetzt bestrafen? Wo kann ich jetzt die Route anlegen oder so? Nein, er ist im Himmel und er will eigentlich nur, weißt du, er will dich nur mit Geschenken überschütten. Weißt du, der sucht nur nach Vorwänden. Der sucht nur nach Vorwänden zu beschenken und hier und da. Da gibt's nichts anderes. Weißt du, für den gibt's nichts anderes. Der ist gar nicht auf Strafe aus. Weißt du, heißt es in der Bibel auch, dass er das gar nicht will. Er will nicht bestrafen. Weißt du, er ist ein guter Gott. Und er will uns beschenken, er will uns belohnen. Und wir müssen es halt annehmen, wir müssen im Glauben uns dahinstellen und sagen, ja, das ist für mich. Das ist für mich, weißt du, wenn du an Weihnachten die Geschenke als Kind unterm Weihnachtsbaum warst, wenn du dich hingestellt hast, ja, das ist bestimmt alles nur für meine Geschwister oder das haben meine Eltern nur so hingestellt, um mir zu sagen, wenn ich ganz artig bin, kriege ich vielleicht was, aber ich war ja nicht artig oder so. Nein, dann weißt du, dann hast du nichts bekommen. Dann bist du nicht hingegangen und hast gesagt, oh, da steht mein Name drauf, das nehme ich für mich. Dann hast du gesagt, okay, Name, vielleicht war das ein Schreibfehler, vielleicht doch nicht für mich. Nein. Nein, du sagst, nee, das ist meins. Du sagst, nee, das ist meins. Und nimmst es und reißt es auf. Und bevor dein Bruder oder jemand dir es streitig machen kann, hast du es schon ausgepackt, weißt du. Und so muss es mit Gott auch sein, weißt du. Du musst die Dinge einfach nehmen. Und weißt du, auch wenn andere sich es nicht nehmen, dann nimmst du das halt auch noch. Weil du darfst da dreist sein, weißt du. Gott hat Geschenke für dich und er wartet nur, dass du es auspackst. Er wartet nur, dass du es nimmst. Er wartet nur, dass du dich drunter stellst und das einfach... Ja, es einfach nimmst. Und das braucht doch echt Demut, dass man sagt, hey, ich nehme das jetzt einfach als Geschenk. Ich nehme das einfach an. Ich sage nicht, okay, ich muss erstmal was dafür machen. Ich muss mal erstmal dafür arbeiten. Erstmal, wenn ich die Bibel dreimal durchgelesen habe, dann kann ich mich vielleicht anmaßen. Nein, weißt du, du kannst es jetzt schon alles haben. Du musst nur eintreten, musst einfach dich reinstellen, dich drunter stellen. Einfach dich drunter stellen und es fließen lassen. Genau. Amen. Amen, Amen. Also wir fließen weiter mit dem Strom und das finde ich schon sehr stark. Um weiter in diesem Strom zu fließen, ich glaube, ist auch so eine wichtige Schlüssel dabei, die wir da brauchen. Und das ist durch das Gebet. Ja. Jesus war irgendwie der hat uns gezeigt halt so, ja, wie jemand beten kann oder wie wir auch in diesem Strom auch beten können. Und ich glaube, die Schlüssel war, der war halt, ich glaube, Jesus war ein früher Aufsteher, weil, weil wenn die Jünger schon so halt da geschlafen und geschneit, war er schon früh, ist er aufgestanden, ist er dann alleine ins Gebet reingegangen und hat so diese Gemeinschaft mit Gott. Und ich finde, also ich wundere mich immer, ich weiß nicht, was er diese ganze Zeit gesagt hat, aber ihm war halt so wichtig, dass er mit Gott in Verbindung bleibt, ja, dass er mit ihm diese Gemeinschaft hat. Und das hat ihm auch so gestärkt, denke ich. Ihm war nicht so eine Pflicht, dass er ja früh aufstehen muss, um zu beten. Aber hat ihm Spaß gemacht, ja. Andere können auch sagen, dass er ein Nachtowl war, weil, ja, wenn du den Strom siehst, also den Sturm mit Petrus, kam er auch in die Nacht, also in diese Uhrzeit. Also von daher, so oder so, ich glaube, das Wichtige ist, dass dieser Spaß zu halten und da, also diese Gemeinschaft, weil das gibt uns die Kraft, ja, da weiterzugehen, weil ich glaube, im Gebet bleiben wir verbunden mit Gott und können wir mit ihm diese Gemeinschaft haben. Was mir halt so berührt hat, war, weil Johannes 17, weil das zeigt auch so einen Teil, ein Gebet, was Jesus spricht, bevor seine Leidzeit, ja, bevor er zum vor dem ja, Kreuz geht. Und da, die ganze Kapitel ist schon ein Gebet von Jesus. Und das hat mir heute so berührt. Und das hat er auch irgendwie in drei Teile ja, geteilt. Zum Ersten hat er so für sich selbst gebetet. Ja. Er meinte, Herr, verherrlich deine Sohn ist, damit deine Herrlichkeit sichtbar ist. Ja. Und das war also ein Gebet von ihm. Aber in diesem, dass die Herrlichkeit von der Sohn sichtbar ist, ist der Vater auch ja, verherrlicht. Also es kommt schlussendlich, um den Vater ja, zu verherrlichen. Und das fand ich schon stark. Und er hat diese Zeit also genommen, um zu sagen, hey, was deine Wille ist, lass das dann sichtbar werden. Ja. Und das hat mir auch so ja, ermutigt, wo ich sagte, hey, um uns auch die anderen ja, zu dienen oder halt so das Kraft Gottes oder die Herrlichkeit Gottes, dass das sichtbar in uns ist, sollen wir auch beten für uns halt, dass der Wille, was Gott hat für unser Leben auch sichtbar ist, damit, ja. Ja, und Johannes 17,3, ich glaube, das ist auch so stark, weil das zeigt, hey, was ist denn dieses ewige Leben, ja, das zeigt, dass das ewige Leben ist halt so, dass den einzigen wahren Gott zu erkennen und dass Jesus Christus, ja, der Sohn ist, dass der gesandt wurde, ja. Und das ist schon stark, dass diese Gemeinschaft auch zwischen dem Vater und Sohn schon die Schlüssel ist für ein ewiges Leben. Und wir kommen dann dazu, wir bleiben dann dazu verbunden, damit wir auch das erleben können und dürfen. Und das war halt so der erste Teil von seinem Gebet, was ich auch so stark fand. Und zweitens betet er auch für seine Jungen, ja, und weiß, dass die Jungen halt so, es ist halt so der Zeit, er weiß, er geht jetzt zum Vater, der wird verherrlicht und er nimmt die Zeit und halt so betet für die Jünger und hat er auch Rechenschaft da gelegt und gesagt, hey, ja, von den 12 habe ich von denen, ja, du hast den geschützt und die eine war auch so, dass die ja, Schrift auch zustande kommt, ja, dass, damit alles so halt erfüllt würde, wie das geschrieben ist. Aber was er auch so das sagt, ist halt, in dieser Welt gibt es schon viele Probleme, viele Sorgen, ja. Aber er betet auch vor denen und sagt, hey, bewahrt den und schützt den. Ich weiß, dass die gehören nicht zu dieser Welt, aber ja, die gehört zu mir und du hast mir gesandt und die Wahrheit gegeben und ich habe denen auch die Wahrheit weitergegeben. Also er betet, dass die, ja, die Jungen auch geschützt sind. Und das fand ich auch stark, dass er die Zeit nimmt und für die Jungen betet, obwohl die immer schlafen und sowas. Also, aber, aber ja, der war eine gute Hitte, ja. Er hat die Zeit genommen. Also wir sollen auch so dieses Beispiel nehmen, nicht für die Jungen, sondern ja, wo die anderen eintreten. Und ich finde, das ist auch so, auch wir sollen um uns herum schauen, ja, was unsere Familie braucht, was die Umgebung braucht, was gebraucht ist in unseren Jobs. Und diese auch so einstellen, da vor den die Leute beten halt, dass Gott den bewährt, den Gott den schützt. Und diese, ja, diese Atmosphäre, was der halt so da möchte, dass das auch rauskommt, ja. Und das war halt so der zweite Teil, wo ich stark fand, dass Jesus auch die Zeit für die Jünger genommen hat, um für die Jünger zu beten. Und das dritte Teil war auch so für dich und mich, weil er hat so gebetet für die, die die Botschaft hören werden, ja, und zum Glauben kommen werden. Also er hat für dich und mich gebetet, vorher auch, bevor er zum Kreuz gegangen ist. Und das fand ich auch so stark, weil ja, ich wusste nicht, dass Jesus für mich gebetet hat, aber ja. Das ist schon da in Johannes 17, könnt ihr nochmal nachlesen, prüfen. Steht alles schon da. Aber was er da gebetet hat, ist, dass wir die Leute, die diese Botschaft hören werden, dass die auch so eins mit dem Vater und Sohn sind, dass die eins verbunden sind. Er hat gebetet, dass wenn die Zeit kommt, dass wir auch in dieser Gemeinschaft, weil er wusste, was er zum Kreuz tun werden, ja. Und in dieser Zeit hat er auch so die Zeit genommen und für uns gebetet, dass wir auch in diese Gemeinschaft reinkommen und auch diese Herrlichkeit, was der Vater schon am Anfang gesagt hat, dass auch sichtbar wird und offenbar durch uns wird, ja. Also das finde ich echt stark, weil so zu wissen, dass der wusste schon, was passieren werde. Und wir, wenn wir uns diese Zeit nehmen und also diese Gemeinschaft ins Gebet, ist keine Pflicht, ja, aber so, das sollte irgendwie Spaß für uns sein, dass wir ja, uns freuen, Gemeinschaft mit dem Vater zu haben, zu hören, was er möchte, was er will, zu sehen und das auch in diese Welt reinzubringen. Ja, das ist schon, naja, ich freue mich immer, wenn ich zum Gebet gehe. Und ich glaube, das ist auch so eine gute Schlüssel, die wir auch mitnehmen sollen und da bleiben, damit wir in diesem Fluss auch bleiben können und auch so halt Gottes Werk und alles, was er vorhat, dass das auch durch uns fließt und zu die Welt geht. Amen. Amen. Ja, ich denke, wir bleiben bei dem Thema der Fluss. Und das ist mir auch jetzt die ganze Zeit immer wieder, geht es mir durch den Kopf. Ich überlege mir, was wissen wir denn eigentlich über diesen Fluss? Was ist das für ein Fluss? Wie fließt er? Und wie komme ich da rein in diesen Fluss? Also wir haben es jetzt gerade gehört, das Gebet ist eine Möglichkeit, in diesen Fluss reinzukommen. Aber es gibt auch genauso umgekehrt, wenn du in den Fluss reingehst, dann ist das Ergebnis, dass du gerne und mit Freude in das Gebet reingehst. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Also wie man reinkommt, das hat ja schon, da gab es schon eine Anleitung damals bei Hesekiel. Er wurde von dem Engel begleitet und wurde ihm genau gesagt, jetzt geh mal rein und dann ist es knöcheltief und dann geh weiter und geh weiter, geh weiter. Und dann ist er immer weiter gegangen und einfach so sollen wir das machen. Bloß was, wie kommen wir da einfach rein? Es ist eine Sache des Glaubens. Ein Schritt im Glauben tun. Dass es wirklich so ist, dass der Strom da ist. Und ich meine, dass dieser Strom immer schon da war. Er war einfach immer schon da, nur viele, viele wussten einfach nicht, dass es diesen Strom gab, dass es diesen Strom der Liebe des Vaters gab und dass man da reingehen kann. Und viele haben sich dann auch abgemüht, wenn ich jetzt ans Gebet denke, einfach formal gebetet, von Herzen gebetet, aber eben nicht in den Strom reingegangen. Und dann war das Ganze auch immer trocken. Und auch die anderen Dinge. Also wenn ich jetzt überlege, was in dieser ganz kurzen Zeit schon, was ich so entdeckt habe, was der Strom bewirkt, es ist fast unglaublich, also unfassbar irgendwo. Wenn du in diesen Strom reingehst, ich habe jetzt auch immer wieder mal geschaut, so wenn du die Augen öffnest, dann siehst du es, was da passiert. Plötzlich, also das mit dem Gebet ist das eine, ja, dass dieses Gebet einfach nicht mehr trocken ist, sondern bewässert ist und dann auch einfach bewirkt, zu was das Wort berufen ist. Und dann kommt das, was wir auch vorher jetzt schon gehört haben heute Abend, das sind alles die Ergebnisse, was dieser Strom bewirkt. Es gibt keinen anderen Strom, der irgendwie so geartet ist, weil es ist der Strom der Liebe des Vaters. Und da kommt diese Liebe, die auch einfach die Reinigung bewirkt, die Liebe bewirkt, die Auferbauung, da fällt alte Kleider fallen ab, du kriegst eine neues Kleider für speziell auch, dass du in dieses Wasser reingehen kannst, Badekleidung. Ja. Also dieses alte Zeug, was manche an sich haben, was wir oft an uns haben, das fällt einfach ab, das löst sich einfach in diesem Strom auf. Und dann kommen auch oft Dinge ans Licht, die vielleicht über Jahrzehnte verborgen waren, sage ich auch zum Livestream. Ich denke, da sind viele, viele Dinge, wie zum Beispiel Depression, die über Jahrzehnte vielleicht jemand mit sich herumgeschleppt hat. Diese Kleider, die fallen einfach ab, wenn du in dieses Wasser reingehst. Und je weiter du gehst, desto einfacher wird es, desto fröhlicher kannst du sein. Und desto mehr Freude kommt es, weil mit der Liebe des Vaters kommt auch diese Freude vom Thron. Die Freude ist mit inbegriffen. Diese vielen Dinge, die sind mit inbegriffen in diesem Strom. Dazu gehört auch eben alle Zusagen, alle Verheißungen, die uns gemacht wurden. Da gehören finanzielle Verheißungen dazu. Da gehört Gesundheit dazu. Das ist ein Strom der Heilung. Heilung in jeder Form. Das, was vorher unheilbar war, das heilt einfach. Es heilt auch, es heilen Beziehungen, es heilen Gebundenheiten. Dort, wo vorher Gefängnisse, jemand in Gefängnissen war, von Ablehnung, von Frustration, von Aggression, von allen möglichen Dingen, die seine Seele gequält haben. Ich sage dir auch, diese Quälgeister, die dich manchmal noch begleitet haben, die halten es in dem Strom nicht aus. Die müssen weichen. Sie haben einfach keine Möglichkeit mehr, hier zu agieren. Also, ich sage es nochmal, der Strom, der ist da. Dieser Strom, und er wird immer größer, und der Strom, es steht dann auch bei Hesekiel, steht, dieser Strom kann nicht überquert werden. Also du kannst da nicht irgendwo dein eigenes Ding machen, eine Brücke bauen oder sonst irgendwas. Das ist ein Strom, der eben nicht zu deiner Verfügung mehr steht und der dich dann trägt. Also nicht du musst irgendwas mit dem Strom machen, sondern der Strom trägt dich und er bewirkt, zu was er gesandt worden ist. Es ist von das Wort eigentlich auch das lebendige Wort. Man könnte sagen, der Strom ist das lebendige Wort, das einfach jetzt Gestalt gewonnen hat vom Thron des Vaters. Also du trittst rein, indem du weißt, dass es da ist, das nimmst du einfach im Glauben an, und wenn es im Wort steht, dann nimmst du es an und dann sagst du, okay, ich entscheide mich, dort einfach reinzutreten. Und dann musst du auch eins noch machen, das sage ich jetzt noch zum Abschluss, fällt mir gerade ein, du musst eigentlich die Vorstellungen, deine eigenen Vorstellungen, wie dieser Strom wie der Strom aussieht, was dieser Strom bewirkt, wie dieser Strom sich anfühlt. Diese ganzen Vorstellungen, die musst du auch auf die Seite legen. Weil dann beschränkst du dich, weil der Herr tut immer etwas Neues. Und jedes Mal, wenn du reingehst in den Strom, dann geschieht was Neues. In dem Strom geschieht was Neues, weil der Strom ist immer neu. Und in deinem Leben geschieht etwas Neues. Immer neu. Amen. Ja, der Strom ist immer neu. Und ich hatte einfach gerade, als er Dieter jetzt gesprochen hat, hatte ich einfach so den Eindruck, einfach das euch auf diese Art und Weise weiterzugeben. Und zwar, weißt du, beim Strom ist es auch so, du findest nicht den Strom, sondern der Strom findet dich. Ja? Amen. Amen. Ja, weil jeder, der wirklich vor Gott steht und sagt, Herr, hier bin ich, ja, zu dem kommt dieser Strom. Ja, weil wir haben es ja heute auch schon gehört, der Strom ist ja da. Also der Strom ist ja jetzt nichts, der halt irgendwie Montag, Mittwoch, Freitag kommt. Ja, und die anderen Tage der Woche gehen wir leer aus, sondern der Strom ist ja permanent da. Und der Strom ist ja auch der Strom, der wirklich fließt. Also kannst du sagen, weißt du, der Strom ist der, der wirklich den Himmel auf die Erde bringt. Ja? Und in diesem Strom ist auch wirklich diese Verbindung, die wir haben, wo wir hier physisch auf dieser Erde sind, aber in diesem Strom haben wir die Verbindung zu unserem himmlischen Vater. Ja, alles findet wirklich statt in diesem Strom. Ja, in diesem Strom, oder du kannst auch sagen, es ist wirklich die permanente Gegenwart Gottes, ja, der um uns herum ist, der wirklich, ja, omnipräsent, ja, ich meine, dieses geschwollene Wort, aber Gott ist wirklich immer da. Er ist alle Zeit und überall. Ja? Da, wo du hingehst. Für unseren Verstand halt einfach nicht vorstellbar, ja? Dass Gott in uns lebt und dass Gott auch überall, wo wir hingehen, dass da Gott hinkommt. Ja? Für unseren Verstand nicht vorstellbar. Aber das ist die geistliche Realität. Ja? Und ja, wenn wir einfach vor Gott uns stellen und sagen, Herr, hier bin ich. Ja, ich glaube, dass das immer wieder, bei jedem Tag ist das wichtig, weil von der Welt kommen so viele Dinge uns angeschossen, ja, Ablenkung noch und nöcher, und deswegen ist für uns umso wichtiger, immer wieder neu zu sagen, Herr, hier bin ich, ja, und das ist wirklich das, was uns ja auch glücklich macht, ja, das, was uns ausfüllt, das, was uns erfüllt, ist das, was Gott für uns geplant hat, ja, und wenn wir uns ihm hingeben und sagen, Herr, hier bin ich will wirklich das tun, was du für mich geplant hast, ja, und du springst hinein in diesen Strom und vertraust ihm, gibst dich ihm vollkommen hin, dann, weißt du, dann kommt das Beste hervor, was du dir jemals vorstellen kannst. Das Beste, das Allerbeste. Ja, weißt du, er ist ja wirklich, wir haben es heute auch schon gehört, weißt du, er beschenkt uns permanent. Ja, weißt du, wenn du dir das nochmal so vorstellst, dass, weil du findest nicht den Strom, sondern der Strom findet dich. Genauso ist ja, dass Gott wirklich permanent mit seinem Segen so auf uns einwirkt. So, ja. Ist ja wirklich so. Ich meine, wir wollen zwar irgendwie das beste Leben, aber Gott will noch viel mehr, dass du das beste Leben hast. Ja? Amen. Gott will es wirklich noch viel mehr. Ja? Weißt du, keine Ahnung, egal wie du es dir vorstellst, weißt du, er drückt von oben runter und sagt, dem Joshua, dem gebe ich jetzt nochmal richtig was mit. Ja? Oder der Jutta, die kann auch mal wieder einen neuen Schub gebrauchen. Ja? So, ja, so ist Gott. So ist Gott. Ja, wir müssen wirklich loslassen von uns selber. Wir müssen loslassen von irgendeinem Machen, von irgendeinem selber tun, von irgendeinem Bewirken. Weißt du, es ist alles aus Gnade. Es ist alles aus Gnade. Unser ganzes Leben ist aus Gnade. Ja, nicht ein Ding, was wir von uns aus machen können, bringt uns irgendwas. Ja, sondern nur wenn wir wirklich uns vor Gott hinstellen und sagen, Herr, hier bin ich, hier bin ich. Ja, das ist das, was er von uns möchte, zu sagen, Herr, hier bin ich. Ja, und uns wirklich zur Verfügung stellen als ein Gefäß, ja, uns füllen lassen. Und dann kann er dich als Gefäß benutzen. Ja, du lässt dich füllen in dem Strom, weißt, und wirst überfließend. Ja, und kannst diesen Segen und dieses Leben wieder weitergeben an andere. Ja, dann bist du prall gefüllt, ja, und dann muss nur irgendwie so einer ein bisschen an dich hinkommen, dann schwappt es schon raus, ja. So sollten wir sein, ja, so sollten wir sein, ja. Und ich habe da auch noch Potenzial nach oben. Es ist so, ja, aber das möchte wirklich Gott von uns, dass wir zu diesen Gefäßen, zu diesen Herrlichkeitsträgern werden. Ja? Ich meine, wir sind es schon, aber es passt schon noch ein bisschen mehr Herrlichkeit rein. Ja? Also wenn du dieses Bild nimmst, ja, von Mose, der sich was über sein Angesicht sehen musste, weil die Leute ihn nicht mehr anschauen konnten. Also da ist dann schon noch Luft nach oben. Ja? Also bis wir dann irgendwo mal hingehen und uns die Leute nicht mehr anschauen können. Ja? Ich meine, das ist ja jetzt nicht so fern. Also ich meine, wenn du, vielleicht hast du es selber schon erlebt, wenn du wirklich in diesem Bewusstsein, in dieser Atmosphäre einfach irgendwie, kommst du aus dem Gottesdienst und gehst irgendwo hin und stellst wirklich fest, dass manche Leute dich gar nicht anschauen können. Ja? Ja, also ich meine, das sind die Anfänge, ja, das oder Anfänge, wie auch immer, aber ja, es ist so. Es ist so, und es ist ja, das ist die geistliche Welt. Das ist die geistliche Welt. Und wenn wir strahlen, weißt du, da muss jeder Dämon und alles, was teuflisch ist, weißt du, das muss weichen, das kann sich nicht halten. Ja? Und das ist unser Leben. Das ist unser Leben. Weißt du, wir füllen uns einfach, ja, wir machen uns immer voll und füllen uns und gehen in den Strom und lassen uns füllen, ja. Und fließen, ja. Und dann gehen wir aus dem raus einfach in unseren Alltag, zu unserer Arbeit, in unsere Familie, ja, und die Leute werden verwandelt, die Leute werden verändert, ja, in dem, weißt du, sie erkennen es an uns und dann fragen sie, hey, was ist mit dir los, Marina, wieso bist du immer so gut drauf, ja, ja, und dann kannst du von Jesus erzählen, ja, ja, weißt du, das ist überhaupt nichts Kompliziertes, das ist überhaupt nichts Schwieriges, ja. Aber es beginnt damit, ja, dass wir wirklich uns ausstrecken nach mehr, ja. Nicht ausstrecken danach mehr zu tun, sondern ausstrecken danach mehr zu trinken, uns ausstrecken danach mehr füllen zu lassen, ja. Immer wieder, weißt du, mach's jetzt gleich nochmal, weißt du, damit sollten wir eigentlich nie aufhören, ja. Also nie aufhören. Das, heute Abend, wenn du uns das Wort bekommst, weißt du, nimmst dir voll, ja, von jedem, von dem du das Wort bekommst, nimmst voll, weil jeder hat wirklich was Spezielles auch zu geben, also nimmst dir, ja, wenn du heute Abend heimgehst ins Bett, weißt du, noch bevor du einschläfst, dann gibst du dir nochmal einen Schluck, dann nimmst du dir nochmal was, ja, genau, und morgen früh geht's dann gleich wieder weiter, ja, ja, das ist das geistliche Leben, das ist das übernatürliche Leben, ja. Dein Verstand kannst du es überhaupt nicht erklären, ja, aber du weißt, wenn ich mich fühle, ist der Strom da, ja. Wenn ich mich ausstrecke und wenn ich wirklich auf Zug gehe und sage, Herr, ich brauche wieder eine neue Dosis oder fühle mich ganz neu oder ich brauche Freude, ich brauche Liebe, ich brauche was auch immer, ja, oder Heilung, du hast alles schon gehört, was, es ist alles da. Das ist alles da und du kannst es dir nehmen, ja. Und es steht nicht nur dir persönlich zur Verfügung, sondern eben als dieses Gefäß, der es wieder weitergeben kann, den anderen, ja. Ja, so einfach ist es. So einfach ist es. Amen. Amen. Nimm es nicht so kompliziert, gell? Ich glaube, sagt die Gott heute, nimm es nicht so kompliziert, ja? Also, gerade so drüber nachgedacht, wenn man so vom Kindsein ins Erwachsensein, da kommt ja noch eine Pubertät dazwischen, ne? Aber dann, wenn du dann irgendwann stellst du fest, du bist erwachsen und alles wird wahnsinnig kompliziert, gell? Also eigentlich ist es so, also es gibt viele Erwachsene, die sind, also eigentlich alle, ne, die sind wahnsinnig kompliziert. Mir ist das so aufgefallen am Sonntag beim Beten für die Leute, ja, bei dieser Ausgießung und ich mache meistens die Augen zu und gucke mir das gar nicht groß an. Und du merkst aber, da geht's rein, da geht's weniger rein, da, ich weiß auch nicht, ich habe die ganze Zeit gesagt, Herr, hilf, ja, und dann fängst du an zu lachen, ja, und dann plötzlich geht's da doch rein. Und dann waren dazwischen so ein paar Kinder, ja, und da habe ich die Hand drauf gelegt und du merkst, meine Güte, das ist ja wie ein Staubsauger, ne? Die saugen alles rein. Und da habe ich mal zwischendurch die Augen, was ist denn da los, ne? Und die gucken so total gelangweilt, ne? So irgendwie völlig normal, gar nicht so, weißt du, gar nicht so fromm. Die gucken überhaupt nicht fromm, ne? Ich habe es deiner Mutter gesagt, oh, das ist gut, dass du mir das sagst, ja, weil sie hatte mir gar nicht, sie konnte es gar nicht fassen, dass die aufnehmen, weil die immer so gelangweilt aussehen, ja, oder so, halt wie Kinder sind, ja, die sind halt irgendwie, ja, die fragen auch nicht drüber, der Jos hat es, glaube ich, gesagt, die fragen gar nicht, ist das Geschenk jetzt für mich, die machen das einfach auf, ja, und wir als Erwachsene, wir haben, weißt du, wir haben gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen. Kennst du das? Zwischen den Zeilen zu lesen, ja? Ja, oder da hast du so Beifahrer, du fährst zur Ampel und der sagt dann, oder sie sagt, hey, es ist rot. hey, es ist rot, ja. Oder du stehst an der Ampel und du hörst und sagst, grüner wird es nicht. Ne? Du musst immer zwischen, als Erwachsener musst du immer zwischen den Zeilen lesen. Ja? Was will da jetzt einer von dir? Ja? Oder was will er nicht von dir? Ja? Oder auch, wenn du mit Leuten redest, ja, oder die fragen dich irgendwas und du bist im Begriff zu antworten und beantworten die Frage selber, ja, das ist immer ganz komisch. Die fragen dich was und dann geben sie selber die Antwort, ja, oder sie fragen dich was und dann reden sie mit dem Nachbar weiter. Und ich meine, ich bin immer ein bisschen langsam beim Antworten, ja, deswegen fällt mir das besonders auf, aber es ist irgendwie manchmal nicht so ganz befriedigend. Ja. Kommunikation ist echt eine Kunst und der das kann, der ist echt ein Künstler. Ja. Es gibt ja auch Rhetorikkünstler, die ihre Zuhörer in den Bann halten können. Ja. Aber bei Gott ist das gar nicht so kompliziert. Ich habe so ein bisschen über Offenbarung studiert, Offenbarung 2, so die Send schreibt man an die Gemeinde. Und da kommt in der Elbefelder immer so dieser Satz, wer Ohren hat zu hören. Der Hörer, ja. Ich denke, ja, ich habe früher schon drüber gedacht, freilich habe ich Ohren, die sind auch zum Hören da, ja. Wofür sollen sie sonst da sein? Ja, zur Brille tragen natürlich auch ein bisschen, ja. Und ich habe dann neulich in der neuen Genfer Übersetzung geguckt, da steht, wer bereit ist zu hören, der höre, was der Geist gemein sagt. Und wer bereit ist zu hören. Und mir ist es so aufgefallen, ja, wir wollen von Gott hören, ja. Natürlich, wenn ich hier frage, jeder will von Gott hören, ja. Aber wir haben manchmal, sind wir gar nicht bereit zum Hören, weil wer hören will, muss auch dann darauf reagieren, ja. Und wenn du Gott fragst, bist du manchmal vielleicht gar nicht bereit, die Antwort auch zu hören. Oder du hast dir verschiedene Antworten schon zurechtgelegt. Ja? Es gibt ja Menschen, die wissen, oder scheinen zu wissen, was du antworten würdest. Und die haben das schon festgelegt. Ja? Die hören dann gar nicht mehr deine Antwort. Und manchmal ist es auch in unserem Umgang mit Gott so, wir wollen Gott hören, wir wollen mehr Offenbarung von ihm haben. Und dann sind wir vielleicht gar nicht bereit, richtig zu hören, und dann hören wir ihn plötzlich auch nicht mehr, weil du musst auch offen sein zu hören, ja, dass du nur noch ihn willst, ja, dass du nur noch ihn hören willst, ja, weil, und da ist manchmal so die Angst schwingt damit, weil es könnte ja sein, dass es gar nicht nett ist, was er dir sagen will, ja, oder dass dir das gar nicht gefällt, was er sagen will, ja, aber Gott ist ein guter Vater, er ist ein guter Vater, ja, und manchmal denke ich so, auf dem Weg zum Erwachsenenwerden ist einem das so ein bisschen verloren gegangen, dass wir dieses Vertrauen haben, ja, einfach Vertrauen haben, dass Gott gut ist, ja, dass Gott gut ist und dass er uns, und dass das, was er uns sagt, wirklich das Beste ist, was in dem Moment für dich da ist, ja. Und ich glaube, wir sollten dieses zwischen den Zeilen hören oder einfach schon wissen, was Gott eventuell sagen könnte oder was andere sagen können oder einfach das alles mal über Bord werfen und einfach in den Strom springen und einfach sagen, Herr, ich bin jetzt hier, dein Strom ist da und alles, was von dir kommt, ist gut für mich, ist einfach gut für mich. Ja? Und ich stelle mich rein, warum seid ihr so still? Tut Gott. Das ist gut. Ihr hört zu, das finde ich toll. Der Pastor hat mal vor ein paar Wochen gesagt, dass, oder in der Predigt gesagt, dass Gott uns mit seinen Augen leiten kann, ja. Ja, und das will ich, weißt du, und alles, was das hindert, das will ich raushaben aus meinem Leben, ja. Alles, was Misstrauen schafft oder was Zweifel ist oder was irgendwas Komisches ist, irgendwie ein komisches Vaterbild. Und diesen Fluss, der ist so genial, der führt dich in diesen in diese Vater-Sohn-Beziehung hinein, ja, in diese Vater-Sohn-Beziehung. Und das ist so ein zarter Fluss, der dich mit Banden der Liebe zieht, ja, und alles wird neu in deinem Innern, ohne dass du was tun musst. Das Einzige, du gehst rein, stellst dich drunter und lässt dich berieseln, ja, und lässt dich durchtränken und lässt dich einweichen und lässt dich füllen, ja, und lässt sich einfach verändern, weißt du, da ist einfach die Freiheit da, weißt du, wenn Gott da ist, weißt du, wenn Gott dein Vater ist, und das ist er ja, dann ist die Freiheit da, weißt du, dann hat die Stunde der Freiheit geschlagen, weißt du, weil alles andere fällt dann ab, alles andere geht weg, weißt du, alles andere, was dich hindert und beklemmt und bedrückt und traurig macht, das geht einfach weg, weil in ihm die Freiheit ist. Wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit, ja, wo unser Vater ist, da ist Freiheit. Ja, da ist Freiheit. Da brauchst du gar nicht mehr kompliziert denken. Ja? Du brauchst nicht mehr zu überlegen, wie komme ich jetzt zum Ziel. Weil dein Vater ist ja da, weißt du? Du springst einfach rein. Der Strom, der nimmt dich mit. Ja, der nimmt dich mit. Der nimmt dich mit. Ja, und der macht, dass du so richtig nass wirst. Mit dem neuen Badanzug da, ne? Ja, du springst einfach rein, weißt du, Kindern ist das völlig egal, wenn die in See stehen, da springen die einfach rein, weißt du, die springen einfach rein, die Eltern müssen erstmal gucken, ist das See sicher, ja, und gibt's da hier einen Bademeister, weißt du, die Jungs, die springen einfach rein und die Mädchen hinterher, ja, die springen einfach rein, bist du einer, der reinspringt oder bist du einer, der den Bademeister sucht, ja. Oder was sagt die Fahne heute? Hai-Alarm. Ja, weißt du. Stehen die Zeichen auf Sturm, ja. Weißt du, ich denke immer, ein Kind des Höchsten, weißt du, ich habe einen Vater, weißt du. Manchmal stehst du vor Situationen und da kommt das aus dir raus, ich bin dein Kind, weißt du, es kommt einfach raus. Ich bin doch dein Kind und hier passiert das, was einem Kind passiert von seinem Lieblingsvater, ja. Es passiert einfach, ich bin sein Kind, ja, du auch. Und hier drüben auch. Ich glaube, wir müssen endlich wieder normal werden, ja? Normal, ja? Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann ist es schwierig, ins Himmelreich zu kommen. Und er sagt, da kommt er gar nicht hinein. Denn diesen gehört das Himmelreich, weil sie noch normal sind, ja? Ja? Du solltest mal den Nachbar fragen, bist du denn noch normal? Ja, weißt du, du kriegst Verhaltensweisen beigebracht, das mag ja auch gut und richtig sein, wie man höflich ist und das alles ist alles wunderbar, ja. Aber gegenüber dem Vater, weißt du, du springst einfach hinein, wenn du den Vater siehst, du springst einfach hinein, ja. Ist doch dein Vater, ja. Ja, wie verhalte ich mich gegenüber dem Vater? Muss ich jetzt zu Jesus beten im Heiligen Geist? Und was sage ich zum Vater? Ja, ja, es wird manchmal, wenn du Christ wirst, wird es manchmal so schwierig, ja? Oder, ja, oder als Erwachsener, ja? Bist wie ein Kind. Du nimmst einfach, weißt du, wenn die Salbung da ist, dann nimmst du einfach. Du brauchst da nicht irgendwie fromm zu gucken oder zu zittern, ja? Das kann ja sein, dass du zitterst, ja? Dann zitterst du halt, ja? Aber manchmal habe ich den Eindruck, manche haben bestimmte Zitterrhythmen oder so. Keine Ahnung. Mir schlottern immer die Knie. Du kannst ja auch nichts machen, weißt du, wenn der Heilige Geist kommt, bei mir schlottern immer die Knie. Ich weiß gar nicht, ob ich noch lange stehen kann. Ja, das ist halt einfach so. Da postieren sich schon immer die Ordner und denken, wenn der jetzt umfällt und auf mich drauf fällt. Finde ich immer witzig. Aber in dem Moment ist es mir sowas von egal, weißt du, wo ich drauf fall. Ja? Weil du willst ja Gott haben. Ja? Du willst ja Gott haben. Ja? Ja, und wir müssen wirklich uns anfangen, auf das Wort zu stellen. Ganz einfach, wenn das mein Papa gesagt hat, dann gehört das mir. Wenn das mein Papa gesagt hat, dann gehört das mir. Ja, ja. Ja, Jesus im Boot, ja, der Sturm rundherum, er liegt da, ja, und alle sind in Panik, die ganzen Jünger sind in Panik und er liegt und schläft, ja, und dann wird er, ihr kennt die Geschichte, ja, weißt du, und ich glaube, du hast es gesagt, ja, Gott ist ein Nachtgott oder was, ich weiß nicht. Jesus schläft häufig, ja. Er schläft häufig, ja. Vielleicht solltest du auch lernen, mal einfach zu schlafen, ja. Einfach dich auszuruhen und zu schlafen. Und Herr, Herr, ja, oder manchmal auch zu Hause, ja. Wie jetzt singe ich erst das Lied oder das Lied. Es ist einfach so kompliziert, weißt du. Gott ist viel einfacher. Ich habe gemerkt, dass ich mich wohler fühle, da wo es einfacher ist. Ja, ich mag so kompliziertes nicht. Also früher hatte ich immer so Geräte, je mehr Knöpfe dran waren, umso besser war das. Ja, das war cool. Und heute ist mir das alles kompliziert. Ja, ich möchte möglichst, dass die wissen, was ich will, ohne da irgendwo draufdrücken zu müssen. Das ist immer cool. Ja. Und bei Gott ist es hin. Ich weiß, ich will einfach reinspringen in den Strom. Ja, bist auch einer, der reinspringt. Ja. In den Strom. Einfach, ja, ohne Schwimmflügel, weißt du, ohne Rettungsweste, einfach reinspringen. Einfach reinspringen. Das kannst du jetzt gerade machen. Vielleicht könnt ihr jetzt noch was spielen, ihr Hübschen. Einfach reinspringen. Ja.